der Vereinten Nationen. Letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen schwerstens permanent unterernährt gewesen. Aber kein sexuelles, kein Arbeitsleben, kein Familienleben, sind invalid geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826 Millionen. Also die Zahl der Opfer steigt ständig. Derselbe World Food Report der FAO, der sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Das heißt, ein Kind, das am Hunger stirbt heute, wird ermordet. Ich speise königlich jeden Tag, für mich ist das gehörig eh normal. Ein Brötchen, ein Steak, ein geräucherter Aal, eine Prise Parmesan oder Brokkoli gegart, Bio-Radieschen oder öfters Löffelweise gelatinierte Marmelade oder mit Palmöl. No-Go, kostenreduzierte Instant-Nahrung aus klarer Fastenlisten meiner Einkauf, iPhone-Notizen eingetragener Supermarkt-Nahrung. Bereinige ich mein Gewissen mittels Payback oder Antilohn-Dumping, denn die Rewe-Kette ist ganz oben im Ranking. Und während ich auf meinem riesengroßen Sofa sitze oder liege, schlafe, liebe oder liebe Kriege, fress ich das Testament meiner Ahnen verschiedenst auf wie Ressourcen dieser Global Leech. Weil ich die Wegwerfindustrie bedient hab mit Kondomen oder Kommoden voller ausgedienter, doch ein so heroisch gefeierter elektronischer Konsolenspiele. Was soll ich haben? Heißhunger vom Spielen, geh nach oben, schneide Brot in eine Zwiebel und in die Scheibe, verteile alles auf Thunfisch aus dem Westpazifik, auf dem Mikrowellenteller aus dem mikrowellenresistenten Plastik. Und mein NSS erhitzt sich mit Mistisch bei mittlerer Hitze, minütlich es fertig, denn da sitz ich wieder wie besessen auf der Couch und schiebe Essen mich rein, habe nicht besseres zu tun, Kind auszufressen oder verfressen zu sein. Vom Allerfeinsten, vom Schleppnetz ins Fressbrettei, zum besseren Abrunden, noch etwas Eis crushen für den White Russian. Ja, so lebt es sich ganz bequem und so regt es sich auch auf der Couch über Wanderungsprobleme oder in den Internetverbrauch beim Online-Game und out. Hey, wenn du was Besseres für diese Welt tun willst, dann kauf dir zu deinem Scheißbegräbnis den Blumenstrauß, Mann. Wir sterben. Fuck you! Ich glaube, das menschliche Bewusstsein ist ein tragischer Fehltritt der Evolution. Wir sind uns unserer selbst zu sehr bewusst geworden. Die Natur hat einen Blickwinkel auf die Natur geschaffen, der von ihr getrennt ist. Wir sind Kreaturen, die es dem Naturgesetz nach gar nicht geben dürfte. Ich weiß nicht, das klingt einfach nur grauenhaft, Rust. Wir sind Dinge, die sich mit der Illusion abmühen, ein Ich zu besitzen. Diese Glorifizierung von sinnlichen Erfahrungen und Gefühlen. Programmiert mit der vollkommenen Gewissheit, dass wir alle jemand sind, wird in Wahrheit doch jedermann niemand ist. Ich würde mit der Scheiße ja nicht hausieren gehen, wenn ich du wäre. Die Leute in dieser Gegend sind nicht dieser Meinung. Ich bin nicht dieser Meinung. Der einzige Ausweg für unsere Spezies wäre, sich der Programmierung zu verweigern. Und sich nicht mehr fortzupflanzen. Hand in Hand dem Aussterben entgegenzusehen. Eine letzte Mitternacht. Die Brüder und Schwestern verabschieden sich aus einem faulen Deal. Okay. Wozu stehst du morgens denn überhaupt noch auf? Ich rede mir ein, dass ich Zeugnis ablegen soll. Aber in Wirklichkeit liegt es offensichtlich an meiner Programmierung.